Ja, also hallo da draußen. Heute ist wieder, sind wir wieder dran mit unserer Sendung. Und Themen sind heute der Du Atommülltransport Kai, weißt du, in ich glaube, Kanada, du hast dir was? das falsche Manuskript Kanada vorliegen. und Also, ich glaube, du Indianerprobleme liest dir gerade aus damit. dem Konzept Papier Ja? von der Musikredaktion vor. Ach so. Oder? Ist das gar nicht die Musikredaktion? Ja gut, dann. Ach so, Nee, das das ist ist nicht die Musik. Infopolitikredaktion. Aber das Infopolitik, sind wir ja. ja Nee, auch nicht, gut, sind wir ja klar. auch Nee, nicht. dann Komm, mach ich nimm halt lieber mal. dies hier, nimm dies Gut, hier. also. Heute hören wir eine Kurzgeschichte über Atommülltransporte Warte in mal, Kai. Das ist doch hier die Kanada. Literatur- und Kulturredaktion. Und das sind Was? doch auch nicht wir, oder? Ach Nee, komm. das sind wir überhaupt nicht. Komm, hier, das können Also, wir gleich mal. Das. Fahrtereien vergiftet die Welt, taumelt am Ab. Nein, nein, das Auch ist nicht? Umwelt. Ach Hier, nimm mal das hier Scheiße. auf Ach dem Mann. rosa Papier. Ja. In Kanada wurde ein rosa Nee, warte Atommüllcontainer mal, warte mal. Ich gefunden, dachte jetzt eigentlich, der rosa Papier den wären wir, aber das Indianern. ist, glaube ich, die Ja? Oh, das sind die Schwulen Schwulenredaktion. Nee, das gewesen. sind Oh, wir Scheiße. nicht. Nee, wer sind wir denn? Wer sind Was, wir wo sind eigentlich? wir Wo eigentlich? sind wir Hier. eigentlich? Ja. Nee. Doch. Na gut. Hier ist. Ha Eure Tagesordnung. Diese Tieresendung auf der Wüstenwelle, wie Hier immer. auf 96,6 Megahertz. Mittwochs um 19:30, Ja. 97,45 Megahertz Willkommen. über Kabel. Das ist ein schönes Stück. Wir blenden das jetzt mal aus, damit unsere Sendung auch Gut, anfangen kann, gut, denn wir gut, haben gut, uns gut. viel Ja, mache vorgenommen. ich. Es wird viel Ja. passieren heute bei uns. So. So, mach mal kurz aus, dann beraten wir uns nochmal. Okay, wie immer. Jawohl, hier ist nämlich nicht Oh die nein! Oh Infopolitikredaktion, hier nein! ist auch nicht die Umweltredaktion. Die Geschweige denn! Musikredaktion ist Hier auch nicht! auch nicht da, Und ne? geschweige denn die Frauen! Geschweige denn die Schwulen! Nein, nein, nein, nein, nein! Nein, hier ist. Ihr habt es bereits geahnt. Ihr wisst es schon. Hier sind eure Ätertäterschützer von der Satire-Redaktion. Mit der Sendung Eure Tagesordnung. Zum fünften Mal, heute für euch. In Venedig gibt es gar kein Drogenproblem, Nein? denn im Jahre 1789 wurde der letzte Droge von den Österreichern abgesetzt. Gut, dass du es sagst. Ja, sehr erfreulich. Andererseits gibt es auch genug Dinge, über die sich aufzuregen, mehr als Grund besteht. Zum Ja. Beispiel, wenn junge Mädchen zum Spielen eine Puppe geschenkt bekommen, die da Ach ja. heißt Baby Nimmersatt. Baby Das ist Nimmersatt. ja wohl Das eine ist schon denkbar schlimm, schlechte ja. Doch, ja, Vorbereitung das ist auf die schlimm. spätere Ja, Mutterrolle. denkbar schlecht weiß ich auch nicht. Es könnte schlimmer sein. Die Wieso? Puppe könnte zum Beispiel Inwiefern? Baby Brustbeißer heißen. Das wäre Oh, doch das wirklich deutlich wäre schlimmer. tatsächlich Das würde noch abschrecken. Also, weitaus ich kann mir das schlimmer. gar nicht ausmalen. Andererseits gibt es ja auch Es gibt wieder positive Dinge erfreuliche Dinge, ne? zu Also, man muss ja vermelden. immer den Wogen des Nämlich Lebens gerecht werden. die Anthroposophen, liebe Die Zuhörerinnen sind überraschenderweise und Innen, doch zu was gut. wozu In Bayern haben sie? die Kreuze aus den Kirchen verjagt. Wie das? Aus den Kirchen? Das ist ja wirklich erfreulich. Aus den Schulen, Aus den Schulen. Entschuldigung. Immerhin ein Anfang. Sie haben die Kreuze aus den Schulen vertrieben und zwar haben zwei Anthroposophen, ein Ehepaar, Beim Verfassungsgericht geklagt gegen die Kruzifixe in den bayerischen Schulen und sie haben Recht bekommen. liebe ZuhörerInnen, also. Andererseits die CDU, die CSU. Es mögen die Anthroposophen so etwas gut sein, aber wir möchten in dieser Sendung auch erstmals ein Wort zur CDU verlieren. Wir Was? haben nämlich die Nase gestrichen voll. Aha. Es haben nämlich Politiker der CDU und auch Ach, der CSU die haben behauptet, wiederholt. die Tagesordnung sei voll. Und Und das das ist stimmt eine überhaupt nicht. Also, das ist Riesenlüge, einfach völlig falsch. ein Wir sehen uns hier im Lügengebäude. Studium um. Also, hier ist prima Platz. Prima Platz, wir haben hier Stühle Gehen auch frei, fröhliches reihenweise Leute rein. Stimmengewirr, nette, aufgeschlossene junge Leute, die im Hintergrund rumspazieren. Und es geht ja noch Es weiter. geht Es ist weiter, ja noch es geht schlimmer geworden mit der weiter. CDU und der CSU. Da haben also Politiker dieser beiden Schwesterparteien veranlasst, dass bis zu 25 Kampftagesordnungen Nach Bosnien, ins Kriegsgebiet auf in dem den Balkan. Balkan entsendet wurden. Wir finden, Ich finde, dagegen muss man einschreiten. man muss Man muss protestieren. militärisch Es einschreiten. wird Zeit, Die dass Regierung mit endlich, nuklearen Waffen beschießen Jemand und aufräumen. aufsteht, zahlt und geht. Und genau das haben wir heute getan. Eure Tagesordnung, liebe Zuhörerinnen und ZuhörerInnen, heute nicht wie üblich aus dem Sendestudio der Ja, wir waren ein Wüstenwelle bisschen angestrengt im von den letzten paar Sudhaus. Sendungen. Ihr habt sie gehört, wir waren Ja. Oh, wir sind in ein etwas Endlosband verwandelt worden eine Zeit lang. verärgert. Es war schwierig, uns davon wieder zu befreien. Wir hatten eine fürchterlich anstrengende Kulturecke jetzt letztes Mal. Und deswegen machen wir heute einen Tag blau. Wir setzen uns Wir machen in Urlaub, einen Ausflug die in Tagesordnung und eure fahren ins Tagesordnung. Blaue. Und deswegen steht die heutige Sendung auch unter dem Motto: Es fährt eine Tagesordnung nach nirgendwo. Wir stehen also hier am Tübinger Bahnhof. Ihr hört es. Und werden gleich einen Zug besteigen. Das wollen wir euch ersparen. Das daher spielen wir jetzt, solange wir da einsteigen, ein bisschen Musik. Wir melden uns dann aus dem Abteil wieder und sagen euch hinterher auch, wer das denn war. Zunächst aber viel Spaß damit. Ja. So. Wo ist denn jetzt unser Abteil? Keine Ahnung. Wir vielleicht das hier? Doch, klopf doch da mal an. Das war's wohl nicht. Mach da mal wieder zu. Tschüss. Tschüss ihr. So. Ja. Tja. Probier's doch hier mal. Hier bei dem da. Klopf da doch mal. Mach doch. Komm, klopf. Hallo? Oh. Entschuldigung. Ist das Junge oder Mädchen? Ach, kann man noch nicht so erkennen, oder? Nichts für ungut. Bis später. Ja, das war ja auch nichts. Das war ein bisschen erschütternd. Ich weiß auch nicht, wie ich damit fertig werden soll, aber trotzdem. Hier mal. Hier, probier's einfach. Ja. So, guten Tag. Guten Tag. Entschuldigung. Bitte nicht stören. Nein. Ruhig weitermachen. Alles macht gar nichts. Ich muss so reinplatzen jetzt. Aber das ist ja interessant. Was machen Sie da? Bitte komm, lass uns hier rausgehen. Lass uns hier ganz schnell rausgehen. Das ist nicht unser Abteil. Jetzt klopf. Volle Kanne hier an die Tür. Ist richtig. Volle Kanne. Jetzt ist richtig. So. Was wollen Sie denn hier schon wieder? Hat man denn von Ihnen? Oh nein. Nie seine Ruhe. Der Schulzsektor. Verdammt nochmal. Bleiben Sie bloß sitzen. Heute nicht, Herr Schulzsektor. Heute nicht. Nein, entschuldigen Sie. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Och, das noch. Das darf nicht wahr sein. Also, jetzt sind wir wirklich richtig. Die soll es sein. Die muss es sein. So richtig aus. Ich hau rein. Hinein. Ja. So, unsere Blätter. Was ist das denn schon wieder? Bitte hört es auf. Hört das sofort auf. Ruhe. Na, wenn Sie meinen. Wir möchten sehr darum bitten. Wir möchten aber wirklich sehr darum bitten. Also ich, so, endlich. Sitzplätze. Victor! Setz dich doch nicht auf den Herrn. Da ist doch ein Platz daneben frei. Tut mir leid, es wird von meinem Schoß. Es wird nicht können Sie vorkommen. Vielleicht Ihre Füße da auch wegnehmen? Dann kann ich mich auch noch hinsetzen. Meine Füße. Ich habe überhaupt nichts gegen Ihre Füße. Ich möchte mich nur hinsetzen können, bitte. Das sind schöne Füße. Können Sie vielleicht Ihren Koffer auch wegnehmen? Deutsche Füße? Zwei Füße. Ja. Wollen Sie sehen? Ich bin überzeugt, dass es zwei Füße. Nein, ich möchte sie nicht sehen. Haben Sie Beweise dafür? Können Sie den Koffer vielleicht ins Gepäcknetz? Lassen Sie die Beweise mal. Am Ende meine Beine, hier. Nein, es interessiert. Was vielleicht ich nicht den Koffer sehen will, bitte das nach sehe oben. Ich auch nicht. Bitte den Koffer nach ja, oben. Ja, und den Rucksack da noch zur Seite. Wir ja, gut. Hinsetzen. Das na, endlich. Vorsicht, oh Gott. So, haben wir das mal Kosten? Nein, danke. Nein, lassen Sie stehen. Können Sie bitte, wenn etwas Ruhe hier einkehren. Haben wir was zu trinken dabei? Bitte, wir haben eine Radiosendung hier. Das ist eine Radiosendung und. Gib's mir mal die. Das geht über den Äther. Was haben wir denn? Die Getränketüte. Was haben wir denn noch dabei? Hier hätten wir einen trockenen Riesling in der Tüte. Oh, da ist ja auch noch feuchter Kehricht. Aua, das war jetzt mein Fuß. Entschuldigen Sie, ich habe es für ein belegtes Brötchen gehalten. Ja, das kann schon mal vorkommen. Gerade im Zug. Sollen wir vielleicht einen... Fangen wir doch mit den Interviews an, ne? Mit den Interviews. Wir fangen mit den Interviews jetzt an, ja. Meine Herren, ich möchte lesen. Ja gut, dann interviewen wir vielleicht zuerst den jungen Mann. Ja, aber gerne. Kommen Sie nur ran mit Ihrem Mikrofon. Das ist nicht mein Mikrofon. Bitte. Ich kenne mich da aus. Ich habe das schon öfters gemacht. Finger weg. So, junger Mann. Dies scheint mir ein Richtmikrofon zu sein. Mal kosten das Mikrofon. Nicht schlecht, das Mikrofon. Das läuft doch hier völlig aus dem Ruder. Glauben Sie mir. Wir sind auf Sendung. Ich berufe mich da auf jahrzehntelange Erfahrung. Also, sehe schon. Ja, also die Deutsche Bahn ist auch nicht mehr, was sie meint. Lesen Sie bitte in Ruhe weiter. Ja, das geht nicht. Unser Thema ist hier nicht die Deutsche Bahn. Ja, Sie sind zu laut. Oh, nein. Was machen denn die Leute da, Mami? Oh, ein Knabe. Frag nicht A, sonst kommt der Mann gleich auch zu dir. Wirklich? Ja, und gerne. Der kommt sonst auch zu dir. Oh, zu gerne. Dann, Mann! Das ist nicht toll. Bitte. Mann, was machst du da? Sei jetzt ruhig, nun, mein Kind. Mann. Wenn Sie vielleicht Ihr Kind zum Schweigen bringen können. Oh, Kinder sind scheiße. Ah, Finger weg jetzt. Ruhig. Mann! Zu schade. Ah, du bist jetzt ruhig. Ich hau dir eine Rutsche. Komm mal her. Pass auf. Mal, was ich da hab. Nun hauen Sie schon zu. So. Tja, das sieht man gern. Jetzt ist das Blag still. Ja, herzlichen Dank. So. unser Interview. Ich bin bereit. Und zwar das schon seit 30 Jahren. Junger Mann, Sie tragen einen Aschenbecher auf der Stirn. In die Stirn geschrieben, möchte ich geradezu sagen. Wenn nicht gar. Sieht zumindest so aus. In die Stirn getrieben. Ist ja völlig absurd. Das ist mein Knickerbocker, den ich dort trage. Mhm. Übrigens, sind Sie ein Kenner des Isoahelischen, habe ich mir gesagt. Ja, durchaus, ja. Ja. Besonders habe ich mich mit den Lehnwörtern in der deutschen Subkultur Kenner des Isoahelischen. Was sieht das? Waren Sie das, junge Frau? Was, bitte? Haben Sie das vorhin gesagt? Achso, Sie sind vertieft. Entschuldigung. Es steht hier auf mein Leib geschrieben. Wollen Sie mal sehen? Es fällt mir schwer. Nein, lassen Sie bitte das scheint ja. mir der Finger weg jetzt! Wenn Sie nicht glauben wollen, dann müssen Sie fühlen. Oh, nein. Wir glauben es. Wir glauben es ungefühlt. Gut. Richte du doch mal eine Frage an unseren Interviewpartner. Ich ordne gerade meine Frisur. Nur zu. Das fragt ein Boxerschnauzenobjektiv aus Ihrer Nase. Das sind Ihre Schuppen hier auf meiner Zeitung. Muss das sein? Meine Schuppen, das sind seine Einfälle. Bitte. Wozu habe ich denn die Bahncard? Wozu haben Sie Arme und Beine? Sie brauchen keine Bahncard, Sie können auch zu Fuß gehen. Und mit bitte schön, den ja. Rudern und Motorstopp betreiben. Alles voll weißer Flocken. Junger Mann, Sie sagen ja überhaupt ist nichts mehr. Dass ich hier sitze. Was dieses Boxerschnauzenobjektiv aus meiner Nase betrifft, ja, bin ich sehr stolz darauf. Ah, das ist von meiner Großmutter väterlicherseits geerbt. Ich möchte ein Eis! Erbstück. Hör auf zu bluten! Ich möchte ein Eis! Du kriegst jetzt kein Eis! Das ist ja ekelhaft, dieses Blut. Ich haue nochmal zu! Ein Erbstück, jawohl! Lassen Sie brauchen doch bitte Sie etwas das Papier, Kind das Kind verblutet. Ich möchte ein Stück Schokolade! Hier, geben Sie doch dem Kind ein Stück von Ihrer Zeit. Aber nicht mein Feton. Und wie kommt es in Ihre... Nehmen Sie die Weltpolitik. Oh, Entschuldigung, ich habe Ihre Zeitung zerrissen. Ja. Ich komme eh nicht zum Lesen. Oho, diese Zeitung ist ja ein Kisoheli. Lassen Sie mal sehen. Übersetzen Sie vielleicht simultan aus dem Stand? Hochinteressant. Entschuldigung, wie lange ist denn noch bis es Hamburg? Es ist noch ziemlich weit. Ja. Bis Hamburg? Hamburg-Altona? Ich dachte, Hamburg? wir fahren Richtung Bin ich hier nicht im Rheingold? Rheingold? Zürich-Hamburg? Nein, Sie sind hier in der Walküre. Oh Gott. Ja, was mache ich denn da? Ich dachte, Tannhäuser. Am besten, Sie steigen aus. Ach na, das ist eine Idee. Gut, ja, vielleicht können wir Ihnen helfen. Klar. Ja, dann gehe ich jetzt mal, zuerst nicht? Vergessen Sie den Rucksack. Ach, wir werfen zuerst den Rucksack ja, raus. Ja, ne? Aus dem anderen Eins, Fenster. Zwei. Ah, die Marmelade. So, weggesagt. Ach, und jetzt ja, hier zuerst haben. Die Hand. Ja, also dann kann ich da mal durch mit dem die Tür. Danke schön. Also und also, eins, zwei, drei. So. So, jetzt ist er auf Platz. So, raus ist es. Endlich unter Männern. Ja, was ist mit der Frau passiert? Ah, bist du jetzt vielleicht ruhig? Das verstehst du nicht. So. Junger Mann, da ja mit ja. Ihnen das Interview wohl wenig Früchte zu tragen scheint, oh, ja. Sagen Sie das greifen wir doch einfach auf zu unserem eines unserer bewährten Spiele zurück. Oh, aber gerne. Ein Spiel. Schätze aus dem Garten der Natur. Bitte bereit, schön. Wenn Sie es sind. Also bitte, los, Schätze aus dem Garten geht's. Der Natur. 243. Oh, ganz nah. Ganz, oh, wirklich ganz ich würde nah. Sagen, da können wir noch eine Chance geben. Eine Versuch noch. Gut. Kommen Sie. 123. Schade. War nix. Aber die richtige Antwort hätte gelautet 5,37 Meter. Ah, ganz knapp. Aber wir haben ja die Chance, die peinliche Stille, die jetzt eigentlich entstehen müsste, zu überbrücken durch eine Folge von... Doofe Berufe. Ja, liebe ZuhörerInnen, wir befinden uns hier auf dem Karneval in Rio de Janeiro. Ich habe bei mir die Frau Finskay. Guten Abend. Guten Abend. Frau Finskay ist Einzelhandelskauffrau. Ja, leider. Vielleicht, Frau Finskay, wollen Sie uns ein wenig aus dem Alltag einer Einzelhandelskauffrau berichten. Das lohnt sich wirklich nicht. Ah ja. Nein, ich meine, Sie können sich das vorstellen. Man kauft zum Beispiel an einem Tag ja. erst eine kleine Metzgerei, ah, ja. dann ja, einen Spielwarenladen. Das ist wirklich nicht sehr interessant. Dann einen Diskettenfachhandel. Ah, man kommt abends total unbefriedigt ja, nach Hause. Ja, ich verstehe. Die Ausbildung ist die Ausbildung von... Ist nicht von Belang. Bedeutung, also ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Zeit meiner ja. Ausbildung ah, ja. erinnern. Ich habe, glaube ich, auch keine Ausbildung genossen. Hatten Sie den Bart schon... Vor Ihrem Berufsantritt oder... Bart, sagen Sie. Ist Ihnen der währenddessen gewachsen? Ich habe diesen Bart an mir noch überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Gut, Frau Finskay, können wir vielleicht die Sache so vereinfacht auf den Punkt bringen, schon. Dass Einzelhandelskauffrau ein doofer Beruf ist? ein Scheißberuf. Ja, ich würde auch sagen, ein saublöder Beruf. Ein das wäre wohl der Beruf. Kleinste gemeinsame Nenner. Ja, ich bin jetzt auch hier nach Brasilien geflogen, um auszuspannen. Vielleicht ein netter Brasilianer. Ah, also, sie waren ein bisschen braun gebrannt, volle Lippen, eine exotische Zauberei. Also, sowas ist dann noch möglich, auch nach diesen Erfahrungen. Schmalhüftig. Ja, tatsächlich. Also, ich würde es aber nicht wieder machen. Ich meine, Einzelhandelskauffrau im nächsten Leben, was ganz anderes. Ja. Was ganz anderes. Es lohnt sich wirklich. Oh, da sind wir wieder. Ja, also das mit der Herrenrunde, das habe ich ja nicht ganz verstanden vorhin von dem jungen Mann. Bitte. Wenn Sie sich vielleicht dazu äußern wollen, junger Mann? Das lag mir ferner, irgendwas in der Richtung zu sagen. Doch aber Sie, kommen Sie doch etwas näher. Sie haben sinngemäß gesagt, Herrenrunde. Ich bin hier mit meinem Sohn. Niemals habe ich das gesagt. Dabei, Sie haben mich sicher völlig übersehen. Das hat er nicht gesagt. Oh, doch. Nein, er hat es nicht warum gesagt. Warum fällst du mir jetzt ins Wort? Ich glaube schon, dass er das gesagt hat. Das hätte ich ja wohl hören müssen, wenn er das gesagt hätte. Ah, ich bin überzeugt, dass er das gesagt hat. Nein, das hat er nicht gesagt. Du bist frech wie Rotz. Ich will sowieso ein Eis. Frech wie Nachbarsrotz. Das ist ja... Wie lange fahren wir noch? Halt's Maul. Bauen Sie den Black einer runter. Ja, bringen Sie endlich das Kind zum Schweigen. Das hat doch vorhin schon ganz gut geklappt. Das ist überhaupt keine Art. Ah, hast du es gehört? Sei ruhig jetzt. Ich habe es nicht gehört. Sei jetzt ruhig. So. So. Okay. Hoffentlich sind wir bald da. Ja, hallo, da bin ich wieder. Oh, ja. Oh, na, wo sind Sie wieder? Ja, ein paar Blessuren, aber... Blessuren? Ja, wie das? Der Fenstersturz. Der aber wie sind Sie denn wieder, warum sind Sie denn wieder hergekommen? Ja, also mich wollte keiner mitnehmen. Ich habe so auf Daumen raus gemacht und... Ja. Auf Daumen komm raus? Auf Daumen komm raus. Was heißt Gott, das denn? Das gefällt schon. Mir. Na, ah, also, nimm den Daumen wieder rein. Also quasi, wie sagt die Jugend, trampen. Ich wollte Welchen? Trampen, ja. Gut, den linken bitte. Also, kann ich jetzt hier meinen Rucksack wieder da hoch? Ja, bitte heben Sie her, ich helfe Ihnen. So, in Gepäck. Sonst können wir vielleicht Sie noch interviewen. Ja, das wäre doch überhaupt eine Idee. Das ist sehr charmant. Ja, was ist Ihnen denn... Ich denke, wir müssen noch ein bisschen politisch jetzt werden, gerade in diesen Wahrscheinlich müssen wir auch... Also, Sie hatten überhaupt vorhin Ihre Zeitung vergessen. Oh, gut, dass Sie wieder gekommen bin sind. Ich wieder da, ja. Ich habe mich reingeschnäuzt, während das Lied lief. Na, das macht bestimmt nicht. Irgendwo in da die lief wohl noch mehr als das Lied. Also gut, ein politisches Ereignis, das Sie sicher tief bewegt hat, hat sich in den Vereinigten Staaten... In den letzten Tagen zugetragen. Ja, Moment, da war doch diese Sauerei mit dem Marc Abdul, da Chagall oder wie, nicht? Der mit den Bildern so. Schlimm ist das doch. Der soll, nicht sterben. Ja, wir finden das auch so. Ich finde das schlimm. Abdul Chagall in Amerika hingerichtet. So ein netter Mann. So schöne Sachen gemalt. Ja. Seid ihr sicher, dass der Chagall heißt? So große Augen. Ja, so ähnlich. Abdul oder so. Ah, ja. Also ich finde auch, man muss dagegen auf die Straße. Aufsteht. Ich habe jetzt auch aufgehört, die amerikanischen Kartoffeln zu nehmen auf den Markt. Man kein Rotwein mehr. Durch wirtschaftlichen Druck die Dinge Mami, spüren lassen. Also warum reden die denn Scheiß? Ich weiß es nicht, aber jetzt sei still, die nehmen das fürs Radio auf. Das Kind trinkt ja Cola. Fürs Radio. Das Kind, das muss boykottiert werden. Ah, tu das weg. Der arme Abdul. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie sie den sonst Kind darf das ich immer. Besatzergesöff jetzt noch geben können. Ah, tu sofort die Cola weg. Ich weiß nicht, woher du die hast. Ach Mann, sonst darf ich. Hat dein Vater dir die gegeben? Nein. Bitte, jetzt wollen wir doch vielleicht auch... Ich nehme an, der Zug wird auch seinen Endbahnhof bald erreicht haben. Wir wollen doch in Frieden voneinander scheiden, oder? Ich nehme auch an, dass wir das alle wollen, oder? Also werfen Sie das Kind doch endlich raus. Werfen Sie das Kind raus. Was sagt der Mann? Ich kann doch meinen Sohn nicht hier aus dem Fenster werfen. Also ich finde auch, das geht zu weit, Michael. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Lösung, die für alle Beteiligten... Kleine Rotzgehöre, aber es ist... Also ich finde das übertrieben. Also ich finde das Kind eigentlich sehr nett, aber es wäre doch jetzt irgendwie so, um die Sache zu runden, das Kind aus dem Fenster. Ich finde gerade im Gegenteil, das ist würde ich auch befürworten. Man sollte es nicht rauswerfen. Nicht raus? Ja, das finde ich aber auch. Was sollen wir denn mit dem Kind? Und das alles vor den Ohren des unschuldigen Dings. Unschuldig? halt du dich da bitte raus. Du bist minderjährig. Aber nicht unschuldig. Doch. Ja. Dann bin ich nicht minderjährig. Kai, wenn du vielleicht das Mikrofon jetzt wieder einpacken würdest. So, weg ist es. Sicher verstaut. Ja. Wie gehen wir denn weiter vor? Nächster Halt. Dägerloch. Oh, da sind wir. Wie? Schon? Dieser Zug endet hier. Ja, was? Das gibt's ja wohl nicht. Wir also möchten was? Sie bitten, nichts in den Abteilen zurückzulassen. So haben wir nicht gewettet. So, dann sammeln wir doch die Sachen am besten auf. Ah, meine Zeitung. So. Stehen Sie mal gerade auf, damit ich... Wo ist denn mein Bundeshof? Wenn das Kabel kann. Da ist der ja. Oh, da haben Sie ihn. Danke. Mein Rucksack. So, hier. Ich habe voll in den Aschenbecher gegriffen. Wenn Sie das vielleicht gerade säubern wollen, Junge. Na, was mache ich denn mit der Dose? Würden Sie bitte Ihr Mikrofon anpacken? Lass doch bitte jetzt die Dose aus dem Spiel. Ah. So. Jetzt wollen wir doch mal... Aber Eisenbahn fahren, ich meine, jetzt rollen wir in den Bahnhof. Eine Eisenbahn hat doch etwas Nostalgisches, etwas Archaisches. Ja, wir auch. Schon ja. Das Wort. Ja, es schon wird schon dunkel. Das Wort ist Jahrhundert. So wie man ja auch Raumschiff sagt, sagt man Eisenbahn. Ich glaube, der Zug hat gehalten. Eisenbahn dagegen ist noch archaischer als Raumschiff. Finden Sie nicht auch? Junger Mann, Sie sind ja eingeschlafen. Kommen Sie jetzt was? Raus? Ah, ja. Kommst du jetzt auch raus? Komm jetzt bitte raus! Nee! Komm, lass das Hosenbein von dem Herrn los! Ich halte mich hier fest! Lass das Hosenbein von dem Herrn los! Ich will da dran! Tja, mein Sohn. Lass ihn los! Lass ihn los! Ich will aber nicht! Na gut! So, jetzt oh Gott, alles Spießer hier! Alles voller Spießer! Jetzt kommen Sie uns doch nicht so. Auf Wiedersehen. Also, das muss hier wieder nicht sein. Also, wir haben uns wirklich angestrengt hier. Ganz unten machen. Von ich meine, Sie haben auch die Möglichkeit gehabt, Ihre Meinung hier zu äußern und dann kommen Sie so. Ja, Radio von hinten. Je tiefer, je lieber. Entschuldigen Sie bitte. Junger Mann, komm, jetzt ist doch wirklich, kommen Sie doch mit raus. Jetzt ist doch keine Zeit mehr hier für. Also für diese Sachen ist sowieso keine Zeit. Nein, das würde ich auch sagen. Und überdies sollte unsere Sendung ja jetzt auch ein friedliches Ende finden. Was hatten wir uns nochmal für das Ende der Sendung überlegt? Ich glaube, wir hatten uns gar nichts überlegt. Ach so, schade. Scheiße. Dann würde ich sagen, bringen wir doch diese Tagesordnung hiermit zu Grabe. Diese Tagesordnung stand für euch, liebe Hörerinnen und HörerInnen, unter dem Motto, es wird eine Tagesordnung nach nirgendwo. Oh, sind wir da jetzt angekommen? Es will mir scheinen, als wären wir dort angekommen. Oder hast du den Eindruck, dass wir irgendwo angekommen sind? Nee, wirklich. Eigentlich nicht. Nee. Es war dies eine Sendung, die für euch gestaltet und verantwortet wurde von Kai Schreiber, Elke Vollrath, Florian Werner und Michael Ebmeier. Die sagen alle Tschüss. Kommt. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis tschüss. Nächsten Mittwoch wieder um 19:30 hier auf 96,6 oder 97,45. Im Kabel. Kabel ja. Im Netz sozusagen. Ja. Bis dann. Bis dann. Sehr schön.